down like wind. It's built by ruin and run on sin. It had no start, it has no end. Every face, it looks the same. No one can tell from where they came. Nobody knows what's round. Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Geteilte Arbeit. Tage und Nächte lang tauschte man sich inbrünstig über das Leben, die Veränderung, den Alltag in den Fabriken und nicht zuletzt über die schlechte Zeit aus, in der man nicht lebe. Man stand in steter Verbindung zueinander und politische Neuigkeiten vermochten sich mitunter wie das sprichwörtliche Lauffeuer unter den Arbeitern verbreiten. Die so entstandenen neuen Lebensgemeinschaften würden sich jedoch nicht ausschließlich in der Koexistenz der Arbeiterfamilie zeigen, sondern auch in deren Zusammenhalt. So pflegten die mit den Monaten gewachsenen Familien- und Lebensgemeinschaften schon bald abwechselnd in Fabriken am Arbeitsplatz zu erscheinen. Jener Arbeiter, der am Montag den Dienst am Fließband angetreten war, würde am Dienstag ruhen. Und am Mittwoch täte dann ein Dritter die Arbeit verrichten. Die Fabrikführung war unbehelligt von diesem Vorgehen, aber hegte auch kein großes Interesse, dem Tun und Lassen des gemeinen Arbeiters nachzugehen, oder wer genau die notwendige Arbeit an den Fließbändern denn eigentlich verrichte. Solange die Stempelkarten rechtzeitig abgestempelt waren, die Maschinen ratterten und die Produktion in den Fabriken ordnungsgemäß vonstatten ging, war ihre Welt die Welt der Großen und Mächtigen, der Reisenden erster Klasse in Ordnung. Den Ursprung jedenfalls dieser erweiterten, bis dato so aber noch nicht stattgefundenen Schichtarbeit habe nach gemeinsamen Abendmahl einer dieser so entstandenen neuen Großfamilien begonnen, der einen wahrlichen Flächenbrand eines Diskurses zum Thema Arbeit und Leben zur Folge hatte. Bis zu diesem Moment pflegte nämlich ein jeder für sich selbst seinen 12-stündigen Dienst in der Fabrik zu verrichten, bevor er sich zu Hause matt und ausgelaugt zur Ruhe legte. An jenem Sonntag fragte jedoch ein junger Mann mit erstem Barte, weshalb es denn eigentlich notwendig sei, dass ein jeder von ihnen tagtäglich dieser schweißtreibenden harten Arbeit nachginge. Die vereinte Runde alter und junger Arbeiter, allen voran aber die Altvorderen der Familien, belächelten diesen Jüngling ob seiner naiven Frage. Arbeiten, meinte schließlich ein buckeliger Alter, müsse man. Woher würde denn ansonsten das Geld für das Essen, Habseligkeit und nicht zuletzt den monatlichen Zins für die Feudalreisenden unsere Pächter denn kommen? Schließlich und letztendlich aber denke, jenes, mein junger Freund, arbeiteten doch bereits unsere Eltern und Urgroßeltern in den Fabriken. Wie könne es bei uns denn anders sein? Fragt ihn der bucklige Alte mit jovialem Lächeln, nicht jedoch ohne schelmischen Seitenblick auf die Umstehenden. Er sprach mit ihm, dem Jüngling, wie mit einem unreifen Kinde, dem man mit einfachen Vergleichen versuche, die grundlegendsten Regeln dieser Welt zu erläutern. Der junge Mann, der sich nach lautem Gelächter und Furore wieder suchte, Gehör zu verschaffen, vermochte endlich in seinen Ausführungen fortfahren. Selbstverständlich, sagte er, müsse es auch künftig Arbeit geben. Und doch, frage ich euch, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, ist es denn tatsächlich notwendig, dieses Kontingent eines 12-Stunden-Tages beizubehalten? Würden wir, die Arbeiter, die Stützpfeiler der Gesellschaft, nicht mitunter auch Auslangen finden, täten wir nur 6 Stunden unseren Dienst verrichten? Würde nicht auch die Fabrik Auslangen finden, wenn die Hochöfen und Schmelzer, die Amboss und Werkbänke, die man dort finde, nur die Hälfte der Zeit in Verwendung wären? Würden nicht? Schluss mit dem Unfug, sprach plötzlich ein von hinten hervorhumpelnder Krüppel mit hüstelnder Stimme und erhobenem Gehstock. Trotz eines fehlenden Beines schaffte er es mit graziler Anmut, durch die anderen Arbeiter zum großen Versammlungstische vorzudringen. Er stellte den säuberlich geschnitzten Gehstock beiseite und warf seine beiden zu Fäuste geballten Hände wuchtig auf den Tisch, so dass das Geschirr klirrte und auch noch das letzte leise Flüstern der Anwesenden je verstummen sollte. »Meinst du tatsächlich, die Fabrikführung würde dir, Grünschnabel, mit einem unlauteren Geschwätz Gehör schenken? Und er ist gut daran, zu schweigen und wieder zur Besinnung zu kommen. Ist er nicht letztendlich der Fabrik zu danken, dass wir jeden Tag unser Essen auf den Tisch bekommen? Und ist er nicht die Fabrik, die uns alle vor einem Leben absoluter Mittellosigkeit bewahrt? Respektiert die Arbeit und seid zufrieden mit eurem Los. Das zu bestimmen ja doch nicht in euren Händen liegt.« Der junge Mann war ob der niederschmetternden Worte, die so gar nicht in seinen Ansichten und seinen Weltbild entsprachen, sichtlich den Tränen nahe. Sein Vorschlag, ob der zukünftigen Verrichtung von Arbeit und besserem Leben, wurde so unbarmherzig in den Boden gerammt, wie die Reisenden erster Klasse es mitunter pflegten, über die unteren Nischenklassler hinabzutreten. Da gesellte sich unerwartet ein weiterer Herr in verschlissener Schlosserkluft und mit schäbiger Mütze an den Versammlungstisch, um dem Jungen seine rußgeschwärzte, kräftige Hand auf die Schulter zu legen. Der Jüngling richtete je die trüben, noch verweinten Augen auf das milde Gesicht des in die Jahre gekommenen Mannes, der ihm da so unversehens Beistand zollte. Es war Levin. Levin, der alte Kesselheizer. Ende des dritten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Never get to go nowhere. Life is passing me. Choo-choo, baby. All I hear is secondhand news. Yeah. I've got the train yard blues. Train yard.